willkommen bei der vierten Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Fabi, Florian, Nico und mir, Niklas. Ja, auf Robin müssen wir heute leider verzichten, der ist krankheitsbedingt verhindert. Dafür haben wir einen Gast dabei. Genau, mich, den Florian. Der wird uns heute ein bisschen assistieren vielleicht. Mal sehen, ja, was draus wird. Ja, ein bisschen Gesellschaft leisten. Ja. Alles klar. Ja, das Ganze, dass Robin fehlt, soll uns nicht daran hindern, dass wir heute Filmflimmern aufnehmen wollen. Und ich denke mal, wir fangen auch gleich an. Jo. Das erste Thema, mein Lieblingsthema, ist mal wieder im Anspruch. Ui, Avatar. Es fängt an mit Avatar. Und wahrscheinlich wird es so aussehen, dass Avatar 2 ja auch gedreht wird. Was haltet ihr davon überhaupt, dass in die Fortsetzung kommt? Naja, ich meine, ist ja klar, ne? Ist Potenzial dabei? Wenn ein Film so viel Geld einnimmt, dann ist das ja selbstverständlich. Ich wollte sagen, wenn er so erfolgreich ist. Ja. Ja. Naja. Wird das auch Pocahontas 2? Also es gab doch Pocahontas 2, gab es doch auch, oder? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so auf dem Thema Pocahontas auch verstanden. Naja, ich hoffe, dass der Film gut wird, obwohl, also, ich weiß nicht. Also ich bin bei solchen Sachen mal skeptisch, weil man hat, der erste Film hat viel Geld eingespielt und da muss man jetzt eine Fortsetzung machen. Das hat sowas Gezwungenes, finde ich. Irgendwie. Haben die schon gesagt, wann es rauskommt? Also nochmal 15 Jahre wird es ja sicherlich nicht dauern. Nee, die Technik ist ja vorhanden. Ja. Also was viele natürlich wahrscheinlich auch freut, ist, dass James Cameron das wieder macht. Ja. Also ich meine, das ist die Hauptsache ja für die meisten Fans. Wobei ich, glaube ich, dann gelesen habe, dass er beim dritten Teil, das soll ja eine Trilogie werden, ja, ist ja klar, was sonst, da würde er, glaube ich, nur so eine Produzentenrolle übernehmen. Also glaube ich, meine ich gelesen zu haben, dass er das praktisch dann jemand anderem dann überlassen möchte, sozusagen. Weil der dritte Teil dann der schlechteste ist oder wo man das nicht auf sich Also ich bin echt gespannt. Auch zu dem Titel nur so habe ich am Anfang mal gehört, gab es dann noch ganz früh solche Spekulationen, dass die nach den ganzen Monden, also der Planet, der Pandora, ist ja auch eigentlich nur ein Mond von der Welt. Ja, ist wirklich so. Ach so. Das ist, alles weiß. Ich weiß nur gerade nicht, um was für einen großen Planeten der kreist. Auf jeden Fall ist das ein Mond. Und dann war ja so die Frage, wird jetzt, weil es ja drei Teile sind, ist der erste jetzt Pandora und der zweite wird nach einem anderen Mond jetzt irgendwie benannt, der dritte nach einem anderen Mond. Soll es aber jetzt nicht, oder? Soll es jetzt aber nicht, sondern? Ja, es gibt ja das Gerücht, also es ist auch wieder nur ein Gerücht auf jeden Fall, ob der zweite nicht eventuell Navi heißen wird. Unter anderem ja halt auch deswegen, weil die Hauptperson ist ja gar kein Avatar mehr. Hat sich jetzt ja echt in den Körper rein transferiert, eines Navis. Kann man das jetzt schon so sagen? Ja. Ach, den hat doch jeder gesehen. Ja. Hat jeder gesehen, wirklich? Ja. Ja, genau. Also so habe ich es auch in der News gelesen, die ich, also so stand das da auch. Also. Naja, dann können wir auch gleich auf die nächste Sache übergreifen, was in Avatar 2 angeblich sein soll. Nämlich die Grace wird ja auch, stirbt ja sozusagen, wird mit diesem großen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser große Baum. Der Baum des Lebens, Baum keine des Ahnung. Lebens. Ich weiß es gar nicht, wie hieß der so? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall wurde sie in diesen Baum hineintransferiert. Und hineintransferiert? Ja, ihre Seele oder was es halt ist, ist ja mit dem ja, keine mit der großen Göttin jetzt verbunden. Ja. Ja, jetzt nicht weiter spoilern. Auf jeden Fall ist es so. Und angeblich soll sie halt wieder zurückkommen. In dem zweiten Teil soll sie auch wieder auftreten. Wow. Ist das also gut? Mir wäre es echt scheißegal. Es war ja eigentlich nur eine Nebenrolle. Ja. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass es mir sowieso egal ist. Weil das ist eine gute Schauspielerin. Sigourney Weaver, ich weiß nicht, ob ich mich mal wieder richtig ausgesprochen habe. Sigourney Weaver. Gute Action-Darstellerin, hat ja auch schon bei Alien mitgespielt. Und so. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir sind gespannt. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran und sind gespannt. Ja. Naja, kommen wir erstmal zu größeren Themen. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen, hatten wir schon über Spider-Man geredet, über die Sachen... Mit diesen Reboot von Spider-Man, dass nochmal die ganze Geschichte neu aufgerollt wird. Und jetzt ist bekannt, dass auf jeden Fall dieses Spider-Man-Reboot soll über den 15-jährigen Peter Parker gehen. 15-jähriger Peter Parker. Und es soll dieses Ultimate diese Comic-Vorlage soll Ultimate Spider-Man sein. Das sind ja die wiederveröffentlichten Comics. Die alten Comics sind nochmal einen neuen Stil rüber wieder veröffentlicht worden. Und das soll, also der 15-jährige Peter Parker. Das spielt an sich auch in einer Parallelwelt. Also es kann auch abweichen von den Original-Spider-Man, was wir kennen. Tobey Maguire wird dann nicht mehr mitspielen, oder? Nee, wird nicht mehr mitspielen. Ich glaube, es wurde auch kein Hauptdarsteller im Moment gefunden. Es wird ja so Sachen wie Robert Pattinson. Ja, es wird irgendein High-School-Musical-Darsteller oder einer von Twilight. So ein Scheiß wird das. Ja. Bist du dir sicher? Ist vielleicht die auch Chance dafür? Das wird wahrscheinlich... Das, ja, irgendein Faunschwarm, so ein Teenie. Bist du sicher? Ich weiß, es ist also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich fände es schade, wenn das sich so abwendet. Weil dann würde ich mich nämlich auch abwenden, so ein bisschen, weil ich das echt nicht so ganz gut finde. Ich fände es erfrischend, wenn ein neuer, also ein unbekannter Schauspieler da reingesetzt würde. Ich glaube, das Thema Spider-Man haben wir auch schon genügend besprochen, was die Fans, aber ich denke mal, wir haben ja darüber geredet, dass die Comic-Fans sich da abwenden werden. Aber das ist ja wahrscheinlich gibt es aber auch selbst in der Comic-Ecke so Leute, die den Original-Spider-Man besser finden und diesen Ultimate-Spider-Man gibt's nicht so gut finden und wieder anderes sein, andersrum. Du, ich kann's nie einrechnen. Man kann es nie einrechnen. Ja. Hatten wir letztes Mal schon gesagt. Okay, wir auf jeden Fall der 15-jährige Spider-Man. Oder auch Peter Parker. Wir sind gespannt. Ja, dann haben wir jetzt aktuell gerade noch hier zu sehen, dass wir auch wieder eine Fortsetzung haben. Fluch der Karibik 4. Oh ja. Und Johnny Depp darf sich auf einen würdigen Gegner freuen. Das wird nämlich Ian McShane sein. Einer der Darsteller. Und der ist hier irgendwie nicht bekannt, okay. Ja, also falls du mich gerade so angeguckt hast, weil ich zu dem was sagen sollte, nein. Also ich dachte, du könntest zu dem was sagen. Dieser Schauspieler auf jeden Fall bekannt für sein gutes Bösewicht sein. Ich habe ein Foto von ihm gesehen, er sieht auch ganz böse aus. Auf jeden Fall, ich finde auch wirklich, er sieht aus wie so ein richtiger Pirat. Auf jeden Fall wird es ein Gegenspieler von Johnny Depp sein. Und Johnny Depp hat sich auch selber dazu mal geäußert zu den ganzen Sachen, weil es gab ja drei Teile von Fluch der Karibik und das ist ja so ein bisschen so, es ging ja so ein bisschen runter von der Geschichte her. Und so vom vom Inhalt. Vom Inhalt? Ja, vom Inhalt und so. Also ich fand, es war zwar ist sehr gut rübergebracht und so, aber wie gesagt, die Qualität ging halt runter. Ja. Und Johnny Depp hat sich halt dazu auch geäußert, dass das alles auch für ihn irgendwie so ein bisschen durcheinander ging und es war manchmal sehr verwirrend. Ja. Das Ganze. Und er meint aber, dass der nächste Teil wird auf jeden Fall sehr witzig ist und für ihn ist es ein sehr großer Spaß. Die ganze genau. Also das soll er aber auch sagen. Also. Das finde ich ganz cool, dass er das so gesagt hat. Weißt du, so, er meinte ja so, ey, die ersten drei Teile, die hatten so viele Nebengeschichten und Plots, also Nebenplots, dass er da selbst fast gar nicht mehr durchgeblickt hat. Ja, und dass er dann halt so sagt, so der vierte, der wird auf jeden Fall eine spaßige Sache für alle. Also bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon darüber gesprochen, was da überhaupt passieren wird? Im vierten? Ja. Da wird es um den Jungenbrunnen gehen. Also wir haben da nicht drüber gesprochen, aber das weiß ich, das haben sie. Erzähl mal ein bisschen. Am Ende des dritten Teils schon angekündigt. Da hat Johnny Depp ja so eine Karte in der Hand, die zum Jungenbrunnen führt. Mhm. Also ich denke mal, der Jungenbrunnen ist dann halt dafür da, dich unsterblich zu machen. Weißt du, dann trinkst du einen Schluck draus und dann stirbst du nicht. Und da sind die ja immer alle her, also hinter solchen Unsterblichkeitssachen. Und naja, es wird wohl darum gehen, halt wieder eine Jagd dahin zu kommen. Schatz, was bei Pirat so macht an sich. Ja. Schätze jagen. Ich weiß nicht, wird das Ganze wieder so ein bisschen, also der letzte Teil ist ja ein bisschen international sozusagen geworden. Da war ja nicht nur, es war ja in der Karibik alles. Und ich weiß nicht, ich denke mal nicht, ob die... Der hohe Rat, Pirat oder was? Ja, ich kann mir aber nicht wird das Ganze noch in der Karibik bleiben? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, es wäre irgendwie langweilig, denke ich, wenn sie immer noch in der Karibik bleiben, wenn der Jungenbrunnen jetzt auch in der Karibik wäre. Ich finde, das wäre eigentlich ganz interessant, wenn sie auch mal ein bisschen weiter raus, also rund um die Welt vielleicht ein bisschen sogar, also entweder rund um die Welt oder speziell in ein anderes Land oder... Die haben doch auch schon mit Leuten aus Dingster im dritten Teil, Singapur. Ja, sie haben, aber sie waren... Also ich meine, das ist ja schon mal eine andere Kultur. Klar, aber sie waren nicht da. Also, doch, die waren in Singapur. Singapur. Yep. Oh mein Gott, habe ich den Film lange nicht mehr gesehen. Ja. Okay. Ja, stimmt. Naja, also für mich ist die Hauptsache, Johnny Depp ist dabei, Barbossa ist dabei. Mhm. Barbossa. Ja, den finde ich echt so cool. Ja, und dann der Gegner schaut auch ganz interessant aus. Ja. Und wenn Johnny Depp sagt, dass das Ganze ein großer Spaß wird. Wird Orlando Bloom auch nicht mehr mitspielen? Nee, wie sieht das aus? Der ist auch weg. Die sind alle draußen. Deswegen denke ich auch, dass der Film an sich vielleicht wahrscheinlich ein bisschen düsterer wird. Habe ich so das Gefühl. Die guten Seiten sind alle weg. Ja, weiß ich nicht. Wir haben nur noch Piraten um uns. Ich bin auf jeden Fall echt total gespannt. Ja, genau, also, ich bin auch gespannt. Kann ich kaum in Worte fassen, auch wenn sich das gerade etwas ironisch angehört hat. Also ich bin wirklich gespannt. Ja. Oh ja, jetzt kommt. Jetzt kommt. Eine für mich sehr, sehr beunruhigende Neuigkeit, die, so wie ich das verstanden habe, noch nicht bestätigt ist, aber... Wir hatten ja letztes Mal schon ansatzweise drüber geredet. Und zwar, obwohl Guillermo del Toro von Anfang an eigentlich vehement dagegen war, der Hobbit in 3D zu verfilmen, ist es jetzt vielleicht doch gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Und zwar, weil praktisch die Leute von ganz oben gesagt haben, hey, 3D wäre vielleicht ja doch nicht so schlecht. Wir können mal Geld schaffen. Ja, denkt er jetzt doch nochmal drüber nach. Und ey, das würde mich echt so fertig machen, weil 3D scheiße ist. So, es ist, oh Gott, das macht mich echt verrückt. Also, so ein Film wie Herr der Ringe, ich glaube, das hast du letztes Mal gesagt, das ist auch noch klassisches Kino. Das ist klassisches Kino und ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn das Bild schärfer und digitaler wird, das habe ich ja letztens auch schon wieder gesehen, so, dass, wenn man sich das Bild anguckt, so, da hast man einen Vergleich, sieht man zwar nicht mehr so gut aus, aber ich finde, 2D hat irgendwie noch sowas, ich weiß nicht. Das gute alte 2D. Ja, ich glaube, wir sind da auch ein bisschen... 3D ist etwas, was kein Mensch braucht. Das, also, ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren entweder drüber anders drüber reden oder wir werden drüber lachen. Aber in ein paar Jahren werden wir nur noch Filme in 3D sehen. Wahrscheinlich ist das nur das normale Fernsehprogramm in 3D. Also jetzt wird ja nur noch sowieso alles in 3D produziert. Und das, was nicht in 3D produziert wurde, wird jetzt nachträglich in 3D konvertiert sozusagen. Zum Beispiel bei so einem Film wie Star Wars. Ja, George Lucas sagt ja schon seit ein paar Jahren, er hatte da echt mal Bock drauf, den so nachträglich alle 6 Teile, um noch mehr Geld zu scheffeln, in 3D ins Kino zu bringen. Und ganz ehrlich, da wäre ich jetzt gar nicht mal so abgeneigt. Das finde ich auch gut. Also so einen Film würde ich gerne mal wieder im Kino sehen und wenn er 3D ist, ist das ganz nett. Was weiß ich, ist ja ganz allgemein cool. Weltraumschlacht in 3D und so. Ja. Dann noch Stereo, sage ich hier schon, Dolby Surround Sound. Ja, also so ein Erlebnis im Kino ist doch schon eine geile Vision. Sache dann. Aber dass wirklich jeder Scheißfilm jetzt in 3D kommt und praktisch alles, wofür, also die Bewertungen hängen ja sogar davon ab. Also, dass die Leute sagen, in 3D fand ich, den muss man in 3D gucken, ansonsten ist er ja gar nicht so gut. Also, ich meine, das ist Schwachsinn. Ich weiß auch nicht, das. Ach, keine Ahnung. Zum Beispiel die Farbe im Film, die wurde dann ja erfunden, weil man nicht alles in Schwarz-Weiß erkennen wollte. Aber 3D ist ja einfach nur ein sinnloses Gimmick. Dass den Film sinnlos. Das ist ein Erlebnis einfach. Es ist wie, als würdest du in einer Achterbahn jetzt sitzen und da hast du jetzt bessere Puppen, die da rumhüpfen irgendwie. Ich halte davon gar nichts. Wie gesagt, das gute alte 2D. Ja, da werde ich auch. Also im Moment kann mich davon nichts abbringen. Ich glaube, das ist entweder ist es Gewohnheit oder ich weiß es auch noch nicht genau. Vielleicht reden wir da später nochmal anders drüber. Ja. Ja, da kommen wir gleich nochmal sowieso drauf zurück. Ja. Könnten wir jetzt eben machen, wenn wir schon mal dabei sind. Ein Thema 3D, genau. Und zwar haben wir letztes Mal uns gefragt, hey, wie machen die eigentlich bei Harry Potter so nachträglich das 3D rein oder jetzt bei Kampf der Titanen? Und dann hat einer im Amateurfilmforum hat mir dann geschrieben, also hat den Main Thread geantwortet und ein Video geschickt. Und das ist direkt von Harry Potter. Und da zeigen die, wie die aus dem Film praktisch das 3D rausholen. Und im Prinzip ist das nichts, ja, was heißt nichts weiter? Im Prinzip ist das eine Menge. Also Szene für Szene modeln die im Computer nach. Also dreidimensional wird das nachgemodelt. Oh. So. Und dann wird praktisch das Bild auf die Models projiziert und dann ist das so eine Art Kameramapping. Also Kameramapping, dadurch können sie halt so ein bisschen sich in der Szene bewegen. Weißt du, also die 3D-Models haben praktisch die Texturen von dem 2D-Film und dadurch entsteht halt so ein dreidimensionaler Effekt. Und dadurch haben sie halt so ein bisschen die Möglichkeit, sich im Raum zu bewegen. Das funktioniert, also das sieht auch wirklich dann dreidimensional aus und funktioniert auch alles, ist aber eine scheiß Arbeit. Es wird nicht verrechnet. Jedes einzelne Objekt wird nachgemodelt und in die Szene eingebaut. Und stell dir mal vor, dann bewegt sich die Kamera, dann bewegen sich die Figuren und alles muss praktisch Bild für Bild angepasst werden. Weißt du, ob das. Ja? Weißt du, ob das Anführungsstrichen jetzt per Hand gemacht wird oder ob da jetzt viel Computerarbeit bei ist? Naja, gemodelt wird es wahrscheinlich per Hand, aber ich glaube, in dem Video meinen die das unter anderem dann, glaube ich, zumindest die Kamerabewegung. Praktisch analysiert wird und dann in die Szene eingebaut. Nichtsdestotrotz ist das echt eine ziemlich kranke Sache, finde ich. Also so viel Arbeit. Ich meine, keine Ahnung. Sonst bei Harry Potter. Harry Potter ist ja größtenteils eigentlich, glaube ich, schon gedreht. Der ist komplette 2D gedreht. Ja, genau. Und das ist auch wieder so eine Sache, 3D und das liebe Geld. Ja, mit 3D also kriegst du mehr Geld raus und. Was sie da jetzt für Arbeit reinstecken. Naja, also das Video packen wir dann auch, glaube ich, dann auf die Webseite. Ja, Und dann werden wir später auch mal Harry Potter mit dem Hintergrundwissen mal angucken. Also ich auf jeden Fall. Schönen Dank übrigens an den, der mir das Video geschickt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Tom98? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon, ja. Ja. Tom98, danke an dieser Stelle. Wenn nicht, müssen wir das jetzt rausschneiden. Ja, genau. Und dann haben wir noch ein paar Dinge. Und zwar gibt es wieder so ein paar Meinungen von André. Es wird ja auch gerade, oder es ist ja gerade Robin Hood in der Mache. Und Russell Crowe hat da mal so ein bisschen einen Überblick gegeben. Ja. Über die Verletztenanzahl im Vergleich zu Gladiator, den er damals gedreht hatte. Und er hat ein bisschen mal über eine Szene geredet, das sind zum Beispiel 130 Reiter, die in einem gestreckten Galopp eine 600-köpfige Gruppe Fußsoldaten mit gezogenen Waffen angreift. Und das Ganze ist nicht so, wie wir es jetzt denken, irgendwie computeranimiert gemacht, sondern die meisten Leute sind wirklich da hart am Arbeiten. Schön klassisch, klassisch alles wirklich aufgenommen. Und dann gibt es da einen voll auf den Kopf. Und was er mal erzählt hat, das kann ganz schön schnell ins Auge gehen. Das hat zum Beispiel in diesem Wortwörtlich. Er hat zum Beispiel an einem Set war es so, dass einer mit einem Speer im Auge wurde ausgestochen, hat einen Speer im Auge dann hängen. Das ist aber eine gute Story. Der abends in der Kneipe sitzt oder so. Ich habe mein Auge bei Robin Hood verloren. Und da ist ein anderer vom Pferd gefallen und hat sich Arme und Beine gebrochen. Und allgemein sind da viele Leute auch ein bisschen psychisch zusammengeklappt, weil das Ganze ein bisschen heftig und hart vorbeigeht. Und Russell Crowe fand das, man meint zwar auch, das ist zwar authentisch, aber eigentlich muss es jetzt auch nicht mehr so sein, sich gegenseitig so zusammenzukloppen auf dem Set. Ja, es ist schon bitter, also wenn man sein Auge verliert oder so. Spricht das jetzt für Qualität? Viel Mühe auf jeden Fall. Ja. So auf den Kinoplakat. 4 Augen verloren. Also Gladiator war ja auch 2 Oscars, 4 Augen. Gladiator war ja auch schon so, dass es ja ziemlich hart zur Sache ging, fand ich. Von den Kämpfen her. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendeine große Verletztenanzahl jetzt war. Nee, aber wenn man auf jeden Fall einen Vergleich macht, war ja bei Gladiator anscheinend auch ein Vergleich. Und ich weiß nicht. Müssen solche Sachen, ist das jetzt billiger? Warum macht man sowas? Was, du meinst in... Ich meine, das sind jetzt 600... du meinst, sowas in echt aufzunehmen? Zum Beispiel jetzt diese große Schlacht, wir haben 130 Reiter und 600 Fußsoldaten. Ja. Das ist ja an sich schon mal eine große Menge an Leuten. Ja. Ist das noch irgendwie Sinn, ist das jetzt irgendwie... Sinnvoll, das noch in echt zu drehen? Ja. Ich denke schon. Ja. Weil die ganzen Komparsen und so, also das ist ja alles in einem Tag sozusagen abgedreht, wenn du die Szene komplett hinkriegst. Und bei den 3D-Sachen müssen die ja wirklich alles machen, selbst das kleinste Detail, damit du das siehst. Und die sitzen ja mehrere Tage, wenn nicht Wochen oder sogar Monate daran und das kostet dann natürlich ziemlich viel. Ja. Vor allem ist es ja aber auch so, dann erstmal diese ganzen Kostüme zu beschaffen und so, ist es sicher auch ein Aufwand, wahrscheinlich vielleicht sogar ein größerer. Aber Ridley Scott ist, glaube ich, jemand, der auch so ein bisschen das alte Kino schätzt. Also ich meine, sonst hätte er Robin Hood auch in 3D gedreht. Ich glaube, der möchte das auch, weißt du, dass das wirklich authentisch ist und so und nicht jeder Scheiß aus dem Computer stammt. Ja, so, jetzt kommen wir mal zu meinem kleinen Lieblingsthema für heute und zwar mehr oder weniger ein Blick über den Tellerrand. Ja, weil ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht können wir auch mal über Heavy Rain reden. Das PlayStation 3 Spiel. Das PlayStation 3 Spiel, korrekt. Und zwar, ja, würde ich so weit gehen, um mal zu behaupten, dass das praktisch ein interaktiver Film ist. Also ich hab's heute durchgespielt. Mhm. So schnell schon? Wann hast du es gekriegt? Ich hab's mir Montag von Lukas ausgeliehen. Ja, und wunderbar. Dann, habe ich so bis heute ziemlich konstant gespielt. Ich war heute auch nicht in der Schule, aber es hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Ich bin krank. Naja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich echt saugenial gewesen. Es ist wirklich praktisch ein Film, den man da spielt. Also deswegen komme ich auch darauf, jetzt hier mal drüber zu reden. Hat eine super geile Geschichte, ist super innovativ, der Soundtrack ist extrem geil und allgemein, weiß ich auch nicht, das ist echt mal was verdammt Neues. Kannst du den Plot ein bisschen erzählen, was passiert? Worum geht's bei Heavy Rain? Also, lass mich mal eben überlegen. Man spielt, ich glaube, 4 Charaktere verteilt. Hm. Immer so in verschiedenen Abständen, immer mal durchmischt. Und eigentlich geht es da um einen Vater, der zwei Kinder hat. Und sein eines Kind wird eines Tages bei einem Autounfall überfahren und stirbt. Und das reißt ihn total in die Depression. Und mit seinem anderen Kind hat er voll die Probleme. Er ist mit seiner Frau geschieden und all der Spaß. Und naja, dann gibt es nebenbei noch verschiedene Mordfälle von Kindern, die entführt werden und dann ein paar Tage später im Regenwasser ertrunken aufgefunden werden. Also irgendein Typ lässt sie dann im Regenwasser ertrinken, das ist halt so. Und deswegen heißt das auch Heavy Rain. Mhm. Diese Morde passieren dann immer so zur Herbstzeit, wenn es viel regnet. Und naja, irgendwann kommt dann der Tag, als auch noch sein anderes Kind halt entführt wird und alles darauf hinweist, dass das von diesem einem Killer, dem Origami-Killer, entführt wurde. Und er hat praktisch nur noch ein paar Tage, bis das Kind dann irgendwo tot aufgefunden wird. Ja. Also er versucht das irgendwie zu retten. Ja, und darum geht's. Dann spielt man unter anderem den Vater, dann spielt man unter anderem einen Privatdetektiv, einen FBI-Agent. Und das ist alles total verzwickt und total cool alles. Also ich weiß nicht, so, ja. Kann man als Film richtig sehen, meinst du? Ja, hundertprozentig. Was komplett anderes, meinten die nicht, dass hier Snake, wie heißt das noch? Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, dass das auch schon so filmlastig war, oder ist das nochmal was komplett anderes? Metal Gear Solid 4 habe ich auch durchgespielt und das fand ich nebenbei gemerkt noch einen Tick besser, weil es noch ein Tickchen mehr cineastischer war, also ein bisschen mehr kinomäßig. Ja, das war auch sehr, also hatte auch einen genialen Soundtrack und so weiter, also es war auch so ein sehr, sehr filmreifes Spiel. Wobei man halt bei Metal Gear noch mehr spielt. Also bei Heavy Rain sind das mehr so wirklich Aktionen waren da auch, wo man immer bestimmte Knöpfe drückt. Ja, genau. Sind solche sogenannten Quicktime-Events. Also zum Beispiel, wenn du da dich mit irgendeinem prügelst, dann prügelst du dich nicht direkt, dass du Knöpfe drückst, sondern du musst zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen mit deinem Controller machen. Da gab es auf dem PC, glaube ich, auch mal sowas, das hieß Fahrenheit. Ja, das ist von denselben Entwicklern. Genau. Ach so, von denselben Entwicklern. Ja dann, gut, dann kenne ich mich auch so ein bisschen bei denen aus anscheinend. Ja, auf jeden Fall, also Heavy Rain, keine Ahnung, wenn eine PlayStation 3 hat, sollte sich das echt mal angucken, weil was ich auch sehr genial fand, ist, dass wenn man das Spiel durchgespielt hat, sind dann so ein paar Bonus-Features freigeschaltet und dann kann man sich da mal so ein Making-of angucken und die Charaktere, die du im Spiel siehst, sind einfach echten Schauspielern nachempfunden, also nicht nachempfunden, sondern die Schauspieler sehen so aus. Und die Schauspieler haben auch selber ihre Figuren gesprochen. Das heißt, wenn ich da diesen Privatdetektiv im Spiel gespielt habe, wie er halt immer so drauf war und aussah und die Mimik und was er gesagt hat und wie. Und wenn man dann danach das Interview sieht mit dem Typen in echt, das war echt so genial, weil, keine Ahnung, da merkt man auch echt, wie realistisch Heavy Rain gewirkt hat. Weil man auch keinen, na klar, merkt man einen Unterschied, aber es ist halt sehr, sehr realistisch alles gewesen. Gut, also Heavy Rain angucken. Und dazu, wenn wir schon bei interaktiven Filmen sind, fällt mir auch was ein, wenn ihr nämlich einen Internetbrowser habt, könnt ihr wer hat hier einen Internetbrowser? Stell mal keine zu hohen Anforderungen, ey. Ich wollte gerade sagen, wer einen Rechner hat oder so, das ist ja auch schon genau der gleiche doofe Vergleich, kann sich mal einen speziellen interaktiven Film auch angucken. Der heißt nämlich Survive the Outbreak. Das ist nämlich ganz klassisch ein Zombie-Film, den man auch interaktiv spielt. Dieser Film läuft halt im Browser ab. Und man muss halt man hat eine Gruppe, also man sieht diesen Film, die ein Zombie, so Zombie-Apokalypse überleben sollte, und man hat an bestimmten Schlüsselstellen, kann man sich zwischen einer guten, also zwischen Varianten unterscheiden. Wie lange ist die Spieldauer? Oh, das weiß ich gar nicht. Also es gibt also diese. Ja, klar, wird das variabel, aber mal eben über das Faust gebrochen, halbe Stunde, 20 Minuten. So, sagen wir mal, Dreiviertelstunde, wenn du wirklich alles wissen. Also wenn du wirklich alles haben willst, hängst du da bestimmt eine Dreiviertelstunde dran. Okay. Und es ist also ziemlich interessant, weil du beim ersten Spiel denkst du so, ach ja, mal gucken, aber dann hast du wirklich so auch ethische, also nicht, was heißt ethisch, aber moralische Möglichkeiten, ob du jetzt jemanden, so weit geht's ja, kann man ja schon gehen, das ist gleich am Anfang, ob du jemanden jetzt sterben lässt oder nicht. Ja, und solche Sachen. Film. Ist genau dasselbe wie bei Heavy Rain. Ja, und das ist wie damals in diesen Büchern, die man auch gesehen hat, und solche Sachen. Was mache ich als nächstes? Und dann gibt es verschiedene Enden, die man da auch spielen kann. Und dann hat man die Möglichkeit auch zurückzugehen, von wegen so, ach, das war jetzt nicht so, was würde denn jetzt passieren, wenn ich das andere gemacht hätte und solche Sachen. Ja, sieht man mal so, dass das jetzt auch interaktiv wird. Nicht nur 3D ist das Next Big Thing, sondern interaktiv. Interaktiv hatten wir ja schon immer. Also dann so im Kino, stopp, jetzt die Automaten, A, B oder C. Ja, genau. Kann man das Ende selbst wählen. Ja. Also auf jeden Fall ist es interessant. Kann man auch mal reingucken, setzen wir auch noch alles rein in die Shownotes. Nochmal ganz schnell zu den Entscheidungen, das habe ich ganz vergessen gerade eben. Ist bei Harry Rain auch so, da kannst du echt alles entscheiden, weißt du, so, wow, knall ich den Typen jetzt ab oder nicht? Und da kannst du allerdings nicht zurückgehen und das die überlegen, oh, hätte ich den doch lieber nicht umgebracht. Das ist dann wirklich so, also beim Spiel gibt es kein Game Over. Wenn du stirbst, dann stirbst du, weißt du? Ach so. Du hast ja auch genug Charaktere, die du spielen kannst. Ja. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viele verschiedene Enden das gibt. Geht die Geschichte auch weiter, wenn jetzt einer von den Hauptcharakteren sterben würde? Ich habe es jetzt nicht geschafft, einen umzubringen, aber es kommt mir so vor, als ob ich auch hätte sterben können. Okay. Interessant. Naja, alles mal angucken. Angucken. Alles mal angucken. Ja. Ja, und da sind wir auch schon bei den Sachen. Vom Rechner ins Kino. Ab ins Kino. Wir haben uns drei Filme angeguckt, oder mehr gesagt, wir alle mal untereinander. Wir haben In meinem Himmel, Book of Eli und Shutter Island. Womit wollen wir anfangen? Fangen wir mit Im Himmel an. In meinem Himmel. Also da muss man sagen, Niklas hat den geguckt. Ich habe den geguckt. Ist von Peter Jackson. Und es geht einfach grob darum, dass ein Mädchen umgebracht wird und statt wirklich zu, also sie stirbt natürlich wirklich, aber statt dass ihr Geist in den Himmel kommt, bleibt sie in einer Zwischenwelt und versucht halt ihrer Familie dort zu helfen, den Mörder zu finden von ihr. Wobei eigentlich, was man halt kritisieren kann, ist, also was heißt kritisieren, aber das ist halt so ein Schwachpunkt von dem Film, dass man sehr weit am Anfang schon weiß, wer der Mörder ist von dem Mädchen. Und das ist eigentlich der einzige Schwachpunkt von dem Film, finde ich, weil aufgrund der Tatsache, dass der Mörder am Anfang schon gefunden ist, weiß man nicht wirklich, wo will er jetzt eigentlich hin, wo will die Geschichte eigentlich hin. Weil es geht halt eigentlich nur größtenteils darum, was mit der Familie passiert, die sie halt zurückgelassen hat, was mit ihr passiert, die in dieser Zwischenwelt gefangen ist. Und man weiß eigentlich ziemlich lange nicht, worum es geht. Und das ist eigentlich nur dieser eine Schwachpunkt von dem Film. Klare Aussage, Film angucken oder sagen, den lieber Film? In so ein typischer DVD-Abend, DVD-Videothek-Film oder wirklich sagen sie sich, Familie in der Hand nehmen. Ich finde, den Film kann man auf jeden Fall angucken aufgrund der Spezialeffekte, die auf dieser großen Leinwand gezeigt werden, weil diese Zwischenwelt wird sehr imposant dargestellt. Es ist jetzt klar nicht die super größten Computeranimationen, die zu sehen sind, aber es ist alles sehr sinnvoll und auch sehr also schön dargestellt. Also man kann sich es auf jeden Fall anschauen. Ja. Einfach, gut. Einfach deswegen. Gut. Dann. Da kann ja sonst keiner was zu sagen, ne? Ja. Nö, also ich finde, man sollte diesen Film auf jeden Fall mal angucken. Er ist sein Geld auf jeden Fall wert. Cool. Jetzt kommen wir zu Book of Eli. Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich war mich raus. Mit Florian da? Ja, mit mir, genau. Also ich muss sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Man wurde da reingeschmissen in die Story. Man wusste nicht, wovon, wie, was, wo. Und dann der Plot am Ende. Also so einen epischen Plot habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Gucken. Also wirklich, oder Vichy? Ja, ich fand den Film auch sehr gut. Er kam mir nur ein bisschen kurz vor mit 90 Minuten Länge. Das stimmt. Aber 90 Minuten? Was mir sehr gut an dem Film gefallen hat, ist halt hier die Farbkorrektur. Also da haben sie ordentlich was reingepasst. Es wirkt sehr nach Postapokalypse. Ja, Endzeitatmosphäre. Nukleare Fähre oder so. Wie man das so nennt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat mir das sehr gefallen vom Blick her. Ja. Also wirklich. Und schauspielerisch, was ist Giro da so geboten? Ja, Denzel Washington ist sowieso Washington. Echt cool, oder? Ja, coole Sau schlechthin mal wieder so ein. Der gegnerische Part war ja Gary Oldman, oder nicht? Wie war der Gegner? Ich weiß, kann ich jetzt gar nicht zuhören. Ja, es war mir klar, dass sie nicht wissen, wen ich meine. Aber die Gegner waren auch sehr gut gespielt. Ja. Also es war wirklich. Also, für mich ist das wichtig. Da muss noch irgendwie Also Nico, ich sag dir, den Film musst du gucken und den wirst du lieben. Also den wirst du wirklich lieben. Ich weiß. Das wird wahrscheinlich noch dauern. Also ich bin echt, ich würde den auch echt gerne gucken. Also wirklich. Aber wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht so viel. Wir dürfen nicht spoilern, das ist ein super Fakt. Man sollte eigentlich mal so ein Kapitel einfügen, so, und jetzt spoilern wir. Und dann labern wir richtig viel. Am Ende von, was weiß ich. Das Ende war so hart. Ja. Oh, was nochmal machen wir? Luke, der hat einen Vater. Film versaut. Der heißt Darth Vader. Und, Naja. Ja. Nächsten Film, den wir gesehen haben, war Shutter Island. Habe ich auch nicht gesehen. Ach, ich lehne mich zurück. Eine von drei Leuten haben wir nicht gesehen, das war Nico. Nein, wie fandet ihr Shutter Island? Mir hat er sehr gut gefallen. Mir auch. Mir hat er irgendwie, ich glaube, entweder habe ich in letzter Zeit zu viele Thriller gesehen oder irgendwas war bei mir irgendwie falsch oder der Film, oder ihr seid alle irgendwie anders sitzen. Also, ich fand der Film war teilweise echt langatmig. Ich muss sagen, ich bin mit einem komplett anderen Ziel reingegangen. Ich habe einen komplett anderen Film erwartet. Die Leute hinter uns auch. Ich habe, ja, oh, die Leute, die hinter uns saßen, schrecklich, solche Leute, aber egal. Ich hatte so echt so einen Horrorfilm erwartet. Er kommt auf die Insel, der Trailer war schon so, da diese Gollum-Frau am Anfang im Trailer. Die Gollum-Frau. Ja. Und. Also bevor ihr so richtig Gruselfilm. Und das war es überhaupt nicht. So endet wie die zwei Typen hinter uns. Der Film ist kein Actionfilm und das solltet ihr beachten. Ja. Und darüber solltet ihr auch nicht meckern. Ja, aber ich denke mal, es ist vorher schon klar gewesen, oder nicht? Ja, den nicht. Und ich fand wirklich, beim Trailer sah es auch ganz anders aus. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich fand den Film langatmig. Und ich fand aber den trotzdem noch sehr gut. Also wirklich, der Plot war auch wieder wunderbar. Der Plot. Ja, am besten war der Twist zum Schluss. Ja. Der hat mir am besten gefallen. Und der Film lässt auch sehr viel für Spekulation am Ende übrig. Ja. Also wenn man auf Filme steht, wo man am Ende nicht genau klar weiß, worum es, also wie das wirklich ausgeht und selber noch halt sich die Lösung zusammensuchen muss und den Film nochmal sehen muss, dann ist das echt so ein Film. Ja, finde ich auch. Ja, ich weiß das Ende auch schon. Echt? Ja, wurde mir verraten. Was ich fand, also ich glaube, der Film ist ziemlich ähnlich zu, ich hoffe mal, irgendeiner von euch hat den gesehen, Identität? Nein. Jungs! Jungs! Ey! Nein. Erzähl deine Begründung und wir werden interessant sein. Naja, ich meine, ich kann jetzt ja nicht so viel darüber erzählen, auf jeden Fall. Wollen wir nicht noch warten? Nächste Woche hast du ihn noch geguckt und dann kannst du nochmal rüber weinen. Wie denn? Du meinst, nächste Woche habe ich Shutter Island geguckt? Ja, also bis zum nächsten Mal guckst du Shutter Island an und dann reden wir nochmal schön drüber. Ach so, dann ja. Dann ist der Robin dabei. Klar, also ich meine, nichtsdestotrotz, naja, egal. Identität mit John Cusack und so. Wenn den keiner gesehen hat, dann macht das da jetzt keinen Spaß drüber zu reden. Ist aber auch ein guter Film. Kam mir ganz ähnlich vor, auf jeden Fall. So viel dazu. Muss man sich angucken. Auf jeden Fall, Shutter Island kann man sich angucken. Ist für mich aber eher so ein Freundefilm, DVD-Abendfilm. Für euch ein Freundefilm? Ja, man sitzt so mit Freunden vom Rechner-Fernseher und guckt sich diesen Film an. Sowas ist das. Ich finde, das ist ein DVD-Abendfilm. Ich werde sehen. Ja, wir werden sehen. Und wo wir schon mal bei Filmen sind, vom Rechner oder DVD, haben wir mal wieder unsere Empfehlungen der heutigen Folge. Und was wir uns ausgesucht haben, ist Equilibrium. Soll ich helfen? Ja. Bitte, gib mal rüber. Equilibrium. Ui. Ein Vorschlag von Nico, der Film. Christian Bale. Ja, ein Vorschlag von mir. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Also, es ist ein Film, den ich echt immer wieder verdammt gerne schaue. Unter anderem halt wegen Christian Bale. Wegen Soundtrack, Regie, all dem Spaß und erzähl nochmal kurz, worum es geht. Genau, worum geht's? Also, die Menschheit war irgendwann in der Zukunft praktisch in einem dritten Weltkrieg und dann haben die sich so gesagt, so hey, wenn wir keine Emotionen mehr haben, haben wir auch überhaupt keinen Grund mehr, Krieg zu führen. Also wenn sowas wie Emotionen nicht mehr gibt, dann gibt es auch keinen Streitgrund mehr. Und deswegen haben die sich angefangen, alle so ein Zeugs zu spritzen, damit die Emotionen unterdrückt werden. Und das müssen die alle täglich machen. Ansonsten kommen die Emotionen irgendwann wieder zurück. Naja, auf jeden Fall ist Christian Bale da ein Verfechter dieser Politik und sorgt dafür, dass alle Leute sich auch dieses Zeug spritzen. Und die Leute, die es nicht tun, sind halt Staatsfeinde sozusagen. Die sind illegal. Alles, auch was mit Kunst zu tun hat, wird von Leuten wie Christian Bale, also die heißen im Film Kleriker, das wird von denen vernichtet. Sowas wie die Mona Lisa zum Beispiel, das ist ein Kunstobjekt und zack, weg damit. Naja, aber irgendwann kommt es dann dazu, dass... Ist das nicht schon viel zu viel Spoiler jetzt? Nee. Nee. Kunst wird verfolgt, weil es emotional ist oder weil es aus vom Alten kommt? Von der alten Zeit? Nö, weil es Kunst ist ein emotionales Objekt, so, das braucht man nicht. Ausdruck der Emotionen. Ja. Alles klar. Naja, und irgendwann kommt es halt dazu, dass Christian Bale sich auf die Seite der alten Menschheit sozusagen, also dieser Untergrundgruppe, Gruppierung anschließt. Und ja, ist alles ganz spannend und actionreich. Die Action ist verdammt genial und ist alles echt astrein. Sollte man sich angucken, das Ganze. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie findet ihr den auch gut oder nicht? Ja. Ja. Mir hat auch gefallen, ja. Ach, den haben ja alle gesehen. Ja. Ja. Warum erzähle ich dann nur? Was soll denn das? Weil ich auch nur, ich dachte, weil der Typ von dir kommt. Das ist ja. Länger her. Ja, das war's auch schon wieder bei uns eigentlich. Ja, heute ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger Elan. Weil Robin ist einfach unser Glückskind. Weißt du, hier. Unser Sonnenschein. Stimmung. Ja, ein wenig emotionslos. Ja. Naja, ich glaube, wir sind hier alle im Equilibrium. Equilibrium, ja. Ja, genau. Naja, wir konnten ja heute auch nur über Gerüchte und sowas erzählen. Was hätte, wäre, könnte sein, warum und wieso. Fand ich schön, den Satz, ja. Ja. Naja, ich glaube, sag mal tschüss auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.